Wenn Gott an jedem Ort ist, warum sagen wir dennoch, Herr, du bist im Himmel? Gott ist an jedem Ort, aber wir sagen, Vater unser, Herr, du bist im Himmel, um unsere Herzen zum Himmel zu erheben, wo Gott sich seinen Kindern in der Herrlichkeit offenbart. Die eigentliche Offenbarung Gottes, die vollständige und unverlierbare Offenbarung Gottes, seiner Herrlichkeit, ist natürlich nur, geschieht erst im Himmel, beziehungsweise vom Himmel her, dem, was den Himmel betrifft.